Wozu ist das Fasten im Advent eingeführt worden? Das Fasten im Advent ist eingeführt worden, um uns vorzubereiten, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus fromm zu begehen. Also wenn da jemand irgendwas findet im alten Buch, wie es genau gegangen ist, bin ich dankbar. Wir haben es gesucht, aber nichts gefunden bis jetzt, was da genau im Advent vorgeschrieben war, wann da zu fasten war. Quartempertage gibt es natürlich noch eine Woche, aber andere weiß ich nicht, wie es gegangen ist.